Doch das ist nicht das Entscheidende. Am Ende unseres Lebens, wenn Jesus vorher nicht wiederkommt, werden wir mit unserem letzten Atemzug nicht bedauern, kein Millionär zu sein. Vielmehr werden wir die verpassten Momente bereuen, die verpasste Schulabschlussfeier unseres Kindes oder dessen Präsentation, weil wir nicht anwesend waren. Diese Zeiten kehren nicht zurück. Kunden kann man viele gewinnen. Doch für die Familie bleibt nur begrenzt Zeit. Eine Familie ist unersetzbar. Daher ist Gnade im Umgang mit unserem Ehepartner essentiell. Habt ihr schon einmal Gnade für euren Ehepartner von Gott erbeten? Gnade für eure Kinder? Hier sollte Gnade zuallererst wachsen. Stimmt ihr zu? Dann bittet um Gottes Gunst. Du fragst Pastor Prince, warum predigst du darüber? Der Grund ist folgender. Ich habe meinen Pastoren mitgeteilt, dass wir keine Eheseminare führen. Habt ihr das bemerkt? Denn zu Eheseminaren kommen meist nur Frauen, die Männer bleiben fern. Deshalb sagte ich den Pastoren, lasst uns einfach einen Sonntag dafür nutzen. Ich predige einfach. Heute ist also dieser Sonntag, in dem ich den Männern das Thema Ehe aufzwinge. Wusstet ihr, dass es in der Bibel, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, im Hebräischen genauso wie im Griechischen, keine spezifischen Begriffe für Ehemann oder Ehefrau gibt? Es wird stets von Männern und Frauen gesprochen. Und aus dem Kontext muss man erschließen, ob es um Ehepartner geht. Im Hebräischen ist es Ish für den Mann und Isha für die Frau. Im Griechischen ist es ähnlich. Dort ist die Frau Gynä. Es wird G-Y-N-A-E geschrieben, was auch die Wurzel für Gynäkologie ist, aber gleichzeitig für Ehefrau steht. Man muss also aus dem Kontext schließen, ob es sich um eine Ehefrau oder um eine andere Frau handelt. Bei Männern ebenso. Wenn im Alten Testament Abraham sagt, Sarah sei nicht seine Frau und dabei lügt, so gibt es im Hebräischen tatsächlich keinen spezifischen Ausdruck für Ehefrau. Ich fragte den Herrn vor Jahren, weshalb das so ist. Und Gott zeigte mir, dass es die Weisheit seines Geistes ist. Denn Männer beginnen nach der Heirat, ihre Frau als Pflicht anzusehen. Das ist meine Ehefrau. Und wenn sie andere Frauen sehen, in Filmen oder auf der Straße, denken sie, das ist eine Frau. Dann beginnt der Vergleich. Frau, Ehefrau. Die Frau genauso. Sie schaut auf den Bildschirm. Mann, Brad Pitt. Die Bibel spricht von der Freude des Herrn an uns. Vergleichbar mit der eines Bräutigams an seiner Braut. Beachtet, es ist die Rede von der frischesten, intensivsten Leidenschaft, die am Hochzeitstag herrscht. Und diese Liebe bringt er uns bis heute entgegen. Ausdrücke sind entscheidend. Und es ist wichtig zu erkennen, dass eure Ehefrau eine Frau ist. Viele Männer sind sich dessen nicht mehr bewusst, bis ein anderer Mann ihrer Frau Aufmerksamkeit schenkt. Dann beginnen sie, ihre Frau in einem neuen Licht zu sehen. Plötzlich werden ihre Leidenschaften entfacht. Lasst mich eins klarstellen. Ich möchte so klar und deutlich wie möglich sagen, Gott wird euch niemals verlassen. Er hat den Preis bezahlt, damit ihr seine ständige Nähe genießen könnt. Er wurde für uns verlassen, damit wir nie verlassen sein müssen. Selbst wenn wir scheitern, verlässt uns Gott nicht. Doch in der Dynamik unserer Beziehung zu ihm gibt es Zeiten, in denen er das Gefühl seiner Gegenwart zurückhält. Kennt ihr das Gefühl, seine Nähe früher gespürt zu haben und nun erscheint es kälter? Ihr wisst, er hat euch nicht verlassen, aber ihr vermisst diese Zeiten der Nähe. Habt ihr das schon erlebt? So zieht Gott uns zu sich. Die Art, wie er uns liebt, sollte ein Vorbild dafür sein, wie wir Männer unsere Frauen lieben. Unsere Frauen reagieren auf uns und eine wunderschöne Darstellung dieser Dynamik findet sich im Hohelied. Gott schätzte dieses Lied so sehr, dass er es das Hohelied nannte und es mitten in die Bibel setzte, quasi als Herzstück der gesamten Bibel. Es behandelt das größte aller Themen, die Liebe Christi zur Gemeinde, die Liebe von Jesus zu uns. Im Hohelied Kapitel 5 gibt es eine Geschichte, in der die Frau im Bett liegt. In einem Brauch der nahöstlichen Kultur kommt der Bräutigam und bittet durch eine Öffnung an der Tür, dass die Frau sie öffnet. Er reicht seine Hand durch und sagt: Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose. Denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Sie jedoch zögert, denn sie ist bereits gereinigt und möchte sich nicht erneut beschmutzen. Sie hat ihre Schönheitsrituale vollzogen. Also lautet ihre Antwort: Ich habe mein Kleid ausgezogen. Wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie sollte ich sie wieder besudeln? Sie spricht also zunächst nicht auf seine Liebe an. Doch als er seine Hand durch die Luke streckte, geriet ihr Herz in Wallung seinetwegen. Vielleicht erinnert sie sich in diesem Moment an die Liebe, die er für sie empfindet, symbolisiert durch seine durchbohrte Hand. Die Erinnerung an das Kreuz und seine Liebe entfacht ihre Liebe neu und sie öffnet die Tür. Im nächsten Vers steht sie auf, um die Tür zu öffnen. Ihre Hände triefen von Myrrhe. Ich tat meinem Geliebten auf, aber mein Geliebter hatte sich zurückgezogen, war fortgegangen. Aus Zeitgründen will ich euch die Geschichte kurz zusammenfassen. Es gibt Momente, in denen er das Gefühl seiner Gegenwart zurückhält. Nicht seine Gegenwart selbst, denn er ist stets bei uns. Aber manchmal entzieht er uns das Gefühl seiner Nähe, damit wir uns nach ihm sehnen. Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr werdet umworben, ihr werdet geliebt. Er möchte diese Dynamik aufrechterhalten und, liebe Frauen, dies gilt besonders für euch. Es kann Verzweiflung bedeuten, zu bemerken, dass eure Männer Interesse an jemand anderem zeigen. Ich verstehe, das ist hart. Bitte missversteht mich nicht. In solchen Momenten fühlt man entweder eine tiefe Abneigung gegen den Partner oder man verschließt sich. Es gibt jedoch einen weiseren Weg. Und zwar, das Geheimnisvolle wiederzuerlangen. Zieht euch ein Stück zurück, wenn ihr spürt, dass euer Partner euch als selbstverständlich ansieht. Seid nicht mehr so vorhersehbar. Ändert euer Verhalten. Und wenn ihr euch aufbrezelt, weil er Interesse an einer anderen zeigt, macht euch schick, zieht euch schön an, legt Lippenstift auf. Ich weiß, das ist schwer. Ihr müsst wie ein Schwan sein. Äußerlich ruhig. Unter der Oberfläche aber rührt sich viel. Aber lasst ihn dieses Strampeln nicht sehen. Bewahrt die Ruhe. Die Sache ist die: Wenn ihr das tut, könnte er anfangen, sich zu fragen, ob es einen anderen gibt. Lasst ihn in diesem glauben. Aber achtet darauf, dass es in Wirklichkeit keinen anderen gibt, denn das würde nur Schaden anrichten. Aber lasst ihn zweifeln. Lasst gleichzeitig aber auch nicht nach. Achtet auf euch. Lasst ihn denken, es gibt einen anderen. Aber es gibt keinen anderen. Das wäre gefährlich. Aber macht euch hübsch. Wenn Frauen bemerken, dass ihr Mann sein Augenmerk auf eine andere gelegt hat, neigen sie dazu, sich aufzugeben. Tut das nicht. Bringt Würde in euer Auftreten. Ich sage euch, ihr habt mehr Gunst von Gott als die andere Frau, diese Pfauhenne. Okay? Gott ist nicht auf ihrer Seite. Gott steht auf eurer Seite. Und betet im Stillen, dass Gott euren Mann und die andere Person mit Dornenhecken umgibt. Das steht tatsächlich in der Bibel. Betet für diese Dornenhecke. Ich habe das aus dem Buch Hosea gelernt. Dort steht, dass Gott sie mit einer Dornenhecke umgeben wird. Es gibt eine Hecke der Gunst und eine Hecke der Dornen. Betet, dass Gott beide, euren Partner und die andere Person, jeweils mit einer Dornenhecke umgibt. So wird er bei jedem Treffen ihre Fehler deutlich erkennen. Dagegen wirst du ihm als Sinnbild von Würde, Respekt, Selbstachtung und Gunst erscheinen. Gott kann ihm einen Traum senden, der die Romantik in seinem Herzen neu entfacht. Aber Verzweiflung und unüberlegte Handlungen führen nicht weiter. Die Zeit ist vorangeschritten und ich muss zum Abschluss kommen. Doch die Salbung ist spürbar, nicht wahr? Wenn Jesus euer Fokus ist, tut es für ihn, nicht für euren Partner. Kleidet euch schön, seid umwerfend. Lasst ihn denken, es gebe jemand anderen, doch lasst euch nie wirklich auf jemand anderen ein. Vermeidet bittere Reaktionen. Ich bin wütend, ich mach Schluss, denn Bitterkeit ist unattraktiv. Lernt aus dem Hohelied, wie die Frau ihren Geliebten suchte, nachdem er verschwunden war. Sie sehnte sich nach ihm, richtig? Und dann begegnete sie einigen Frauen, die sie fragten, wen suchst du? Ich suche meinen Geliebten. Warum ist dein Geliebter besser als alle anderen? Dann beginnt sie von ihm zu erzählen. Mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter Zehntausenden. Sein Haupt ist reines Feingold, seine Locken sind gewellt, schwarz wie ein Rabe, die Schönheit unseres Herrn Jesus. Er ist strahlend, herrlich. Als sie andere Frauen traf und von ihrem Geliebten erzählte, wie einzigartig und wunderbar er sei, erschien er wieder. Ist das nicht herrlich? Wenn ihr anderen von der Schönheit des Herrn erzählt, kehrt das Gefühl seiner Gegenwart zurück. Die Braut im Hohelied sprach nicht direkt zu ihm, sondern erzählte anderen von ihm. Im Hohelied spricht der Herr über die Schönheit der Braut, womit wir gemeint sind, seine Braut. Und wenn die Braut die Schönheit des Bräutigams beschreibt, erscheint er. Wenn wir von Gott erzählen, seine Schönheit preisen, spüren wir erneut seine Gegenwart. Wir müssen unseren Ehepartner und unsere Kinder mit derselben Liebe behandeln. Es kommt vor, dass Teenager es nicht schätzen, wenn ihre Eltern zu viel für sie tun. Erinnert ihr euch, wie sie in jüngeren Jahren Freude daran fanden, wenn ihr Dinge für sie getan habt? Sie baten euch sogar darum. Doch mit dem Älterwerden entwickeln sie eine gewisse Frustration, sobald zu viel für sie getan wird. Oftmals ist es angebracht, auf eine Einladung zu warten, bevor ihr ihnen Ratschläge erteilt. Vorschnelle Ratschläge könnten auf wenig Gegenliebe stoßen. Das fordert uns heraus, gegen unsere Natur zu handeln, zu lernen, zu ruhen und zu sagen, Herr, du hast alles im Griff, ich vertraue dir, Herr. Wenn sich dann eine Tür öffnet, wenn sie euch um Rat fragen und ihr ihnen Rat erteilt, liegt darauf Gunst. Denn teilweise ist das, was wir für unsere Kinder tun, nicht wirklich in ihrem Interesse. Wir mögen sagen, ich will doch nur ihr Bestes. Doch wenn wir tiefer blicken, sehen wir sind besorgt, ängstlich, weil wir nicht in der Ruhe Gottes bleiben. Unsere Kinder spüren das. Was ist dann die Folge? Ihr behindert, verwerft die Gnade Gottes bei euren Kindern. Manchmal müsst ihr einen Schritt zurücktreten, um die Gnade in eurer Beziehung zu euren Kindern fließen zu lassen. Ich spreche hier allgemein und ich wünschte, ich könnte es detaillierter ausführen. Das allerdings würde eine eigene Predigtreihe erfordern. Aber meine Botschaft heute ist die Gnade Gottes. Bittet Gott um Gunst, mehr Gunst bei eurem Ehepartner, bei euren Kindern, auch für die Kleinsten unter ihnen. Sie sind nie zu jung, um Gunst auf euch zu spüren. Es scheint sogar, je jünger sie sind, desto offener sind sie für Gnade. Also, bittet nicht nur um Gnade für euch selbst, wie Josef bei Potiphar, Josef bei Pharao oder Esther vor dem König, sondern auch um Gunst in euren familiären Beziehungen. Dort beginnt alles. Gott kann eurer Frau einen Traum geben, eurem Mann einen Gedanken, euren Kindern eine Offenbarung schenken und plötzlich wird ihr Herz wärmer euch gegenüber. Sie beginnen euch zu vermissen, euch zu lieben. Gott kann sie an einen eurer Vorzüge erinnern oder sie sehen Gottes Gnade an euch und beginnen euch zu respektieren. Oder euer Ehepartner beginnt sich erneut in euch zu verlieben. Vertraut mehr auf Gott, ruht mehr in ihm, lasst los. Let go more and see. Und erlebt, wie die Gunst Gottes in eurem Leben zunimmt. Mehr und mehr. Amen. Preist den Herrn. Jeder neige sein Haupt und schließe die Augen. Ich möchte jetzt für mehr Gunst in euren Beziehungen zu euren Familienmitgliedern beten. Ich glaube, dass Gott das Wort immer mit Zeichen und Wundern bestätigt. Mit mehr Gunst. Das ist das Wort für heute. Ich möchte für eure Beziehungen zu euren Familienmitgliedern beten. Vielleicht sagt ihr, Pastor, mein Ehepartner bessert sich aber überhaupt nicht. Ich verstehe eure Frustration. Viele haben mir von ähnlichen Situationen erzählt, in denen trotz aller Bemühungen keine Veränderung eintrat. Manchmal schien es sogar schlimmer zu werden. Es ist wahrlich nicht einfach, was ich vorschlage. Das Schwierigste dabei ist, zur Ruhe zu kommen. Es ist oft einfacher, impulsiv zu handeln, was kurzfristig scheinbar Wirkung zeigt, im Fleisch. wie beispielsweise eine Drohung gegenüber einem Teenager. Doch das bringt nicht die langfristigen, wünschenswerten Ergebnisse, die wundervolle Frucht, die ihr erwartet. Ihr mögt denken, euer Handeln sei Ausdruck eurer Liebe zu eurem Sohn oder eurer Tochter. Ich tue das doch nur, weil ich ihn liebe. Ich tue das doch nur, weil ich sie liebe. Doch ich möchte euch einladen, zu überlegen, ob dahinter nicht vielleicht ein ängstliches Herz steckt. Dahinter könnte eine verborgene Sorge stecken. Übergebt diese Sorge Gott. Sagt, Herr, ich lasse diese Sorge los. Ich lege sie in deine Hände. Gib mir einen Frieden, der so mächtig ist, dass mein Herz und meine Gedanken in Christus Jesus bewahrt sind. Denn man kann innerlich keine Ruhe haben ohne diesen tiefen Frieden, den Jesus uns versprochen hat. Jesus hat gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und seid auch nicht furchtsam. Liebe Freunde, wir haben ein Erbe, das uns Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, hinterlassen hat. Meinen Frieden hinterlasse ich euch. Nehmt diesen Frieden an. Sagt, Herr, ich nehme deinen Frieden an. Und denkt daran, wo Sünde ist, da wird die Gnade überströmend. Gnade wird in Bereichen unserer Kraftlosigkeit überströmend. Gnade wird gerade in unserer Unfähigkeit überströmend. In meinem Fall hat Gott meine Unzulänglichkeit im Sprechen in eine Fähigkeit verwandelt, viele zu segnen. Gnade wird in dem Bereich deiner Unzulänglichkeit überströmend. Bist du bereit, diese Gnade anzunehmen? Wenn sie nicht angenommen wird, kann sie nicht wirken, ähnlich wie Vergebung, die nicht angenommen wird. Wie bei den Menschen der Welt, ihnen ist vergeben, aber sie gehen verloren, wenn sie die Vergebung nicht annehmen. Nimm also jetzt die überfließende Gunst an, sie ist für dich bereit. Sag, ich nehme die Gunst in meinen Beziehungen an. Ich nehme überfließende Gunst bei meinem Partner an. Ich nehme Gunst bei meinen Kindern an. Ich nehme überfließende Gunst an. Auch wenn dein Herz wegen deines Kindes beunruhigt ist, sag, Herr, ich nehme deine überfließende Gnade für mein Kind und unsere Beziehung an. Ich empfange sie jetzt. Danke, Herr. Schenk mir Gunst. Erhöhe meine Gunst bei meinem Sohn, bei meiner Tochter. Und dann lass los und vertraue Gott. Wenn du loslässt, packt Gott zu. Nimm diese Gunst jetzt an. Sie ist überall um dich herum. Nimm sie an, im Namen von Jesus. Danke, Herr. Wunderbar. Gott wirkt Heilung auch in diesem Moment. Heilung fließt. Heilung geschieht. Danke, Herr. Ich nehme diese überströmende Gnade der Heilung für meinen Körper jetzt an. Danke, Herr. Danke, Herr. Wenn du Jesus noch nicht als deinen Herrn und Retter angenommen hast, sprich mir nun das folgende Gebet nach. Schließ deine Augen und bete von Herzen. Himmlischer Vater, ich glaube, dass Jesus Christus dein Sohn ist, dass er am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Er hat das Urteil auf sich genommen, damit ich niemals von dir verurteilt werde. Die Schuld ist beglichen und du hast Jesus auferweckt, frei von all meinen Sünden. Er ist ohne sie auferstanden. Nun bin ich in ihm, sitze mit ihm im Schutz des Allerhöchsten. Dem Ort der Liebe, Sicherheit und Kraft. Danke, Herr. Ich ruhe an diesem Ort des vollkommenen Schutzes. Ich ruhe in Christus, dem Auferstandenen. Jesus Christus ist mein Herr, im Namen von Jesus. Erhebt euch. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Auf der Stelle bist du in Christus, dem Auferstandenen, zu Rechten des Vaters erhoben. Auf der Stelle befindest du dich im Psalm 91, im Schutz des Höchsten. Betrachte Psalm 91 nicht als ein zukünftiges Ereignis, sondern als deine gegenwärtige Realität. Erhebt eure Hände. Setzt den Schutz in dieser Woche nicht stillschweigend voraus. Ich will beten, dass Gott euch beschützt. Erhebt eure Hände. Himmlischer Vater, wir danken dir als Hirte Israels, als Hirte deiner Herde. Du gehst dieser Woche voran und ebnest den Weg für uns. Du machst krumme Pfade gerade. Vater, wir danken dir, dass du vorangehst, jeden Berg einebnest und jedes Tal erhöhst. Herr, heute schreiten wir voran. Wir gehen befreit und unbelastet. Vater, schütze jeden hier, jeden, der mich jetzt hört, und ihre Lieben. Beschütze sie in dieser Woche vor Krankheit, vor Gefahr, vor Unfällen, vor Terror, vor bösen Menschen und allen Mächten der Finsternis. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wir danken dir. Vater, segne unseren Weg, mehre deine Gnade in unserem Leben, im Namen von Jesus. Ich verkünde Zunahme. Möge Gnade, Gottes unverdiente Gunst und Shalom, vollkommenes Wohlergehen in eurem Leben wachsen. So wie ihr heute die Offenbarung von Jesus empfangt, im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Danke, Vater. Nächstes Mal fahren wir fort. Gott segne euch. Ihr seid entlassen.